die mit Musik von Ernest Sauter beginnt, und zwar mit seiner Ballade für Streichtrio, im Oktober 2001 in einer BR-Studioproduktion gespielt vom deutschen Streichtrio Hans Kallerfuss, Jürgen Weber und Rainer Ginzel. Thank you. Das deutsche Streichtrio im Oktober 2001 mit dieser Ballade von Ernest Sauter. Wir bleiben kammermusikalisch und bei Streichern erweitern um eine Violine und hören das Streichquartett Opus 24 von Richard Heller. Thank you. Thank you. Das Streichquartett Opus 24 von Richard Heller, gespielt vom Augsburger Streichquartett Ludwig Hornung, Harald Christian, Angel Makedonski und Hartmut Tröntle. Thomas Schubert vertonte Gesänge nach Worten von Rabindranath Tagore für dramatischen Sopran, Schlagzeug und Klavier. Wir hören die beiden Gesänge mit den Überschriften »Der Tod«, »Dein Diener steht vor meiner Tür« und »Licht, mein Licht, du Welterfüllendes«. Monika Brustmann, Sopran, Thomas Schubert, Klavier und Robert Schäfer am Schlagzeug. Oh, Schatz des Herzens lässt einen dunklen Schatten nur in meinem Morgen. Zwei Gesänge nach Worten von Rabindranath Tagore, vertont von Thomas Schubert, der hier auch Klavier spielte. Sie hörten die Sopranistin Monika Brustmann und den Schlagzeuger Robert Schäfer, 1999. Im Duo geht's weiter im Concerto Bavarese hier auf Bayern 2 mit Florian Sonnleitner und Fritz Froschhammer. Die beiden spielen die Sonate für Violine und Klavier Esto Nummer 2, Opus 45 von Jakob Trapp. Thank you. Thank you. Der Geiger Florian Sondleitner und der Pianist Fritz Froschhammer waren das mit der zweiten Violinsonate von Jakob Trapp. András Homori ist unser nächster Komponist. Von ihm hören wir Extinction Tales für Violine, Altsaxophon und Klavier, gespielt vom Trio Komet im September 2012. Thank you.

Das Trio Komet mit Extinction Tales von Ondraš Homori. Der Cellist Valentin Raduzio spielt im Folgenden eine Suite von Tobias P.M. Schneid. Musik Thank you. Thank you. Tobias P.M. Schneid komponierte diese Suite für Cello. Wir hörten sie gespielt von Valentin Raduzio.